auch die These, die Fremden stellten eine Konkurrenz am Arbeitsmarkt dar oder würden als Sozialschmarotzer wahrgenommen, greift zu kurz. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist viel zu breitflächig, als dass sie primär ökonomisch motiviert sein könnte. So hat zum Beispiel der kürzlich zum Präsidenten Brasiliens gewählte rechtsradikale Politiker Jair Bolsonaro in seinem Wahlkampf die für sein Land ohnehin kaum relevante Migration gar nicht thematisiert, vielmehr Frauen, Arme und einheimische Schwarze herabgesetzt. Doch diese Gruppen sehen seine Wähler gerade nicht als Konkurrenten an. Bolsonaro warf seinen Gegnern vor, Kinder zu Homosexuellen zu machen. Und der Polizei empfahl er, Verbrecher zu töten. Noch drastischer. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 öffentlich dazu aufgerufen, Drogensüchtige und Drogenhändler ohne Gerichtsprozess zu töten. Inzwischen wurden über 2000 Menschen von der Polizei, dem Militär, von Todesschwadronen und Privatpersonen ermordet. Die Motivation hinter diesen Taten ist weder Konkurrenzdenken, noch wollen die Täter sich durch ihre Morde aufwerten. Vielmehr sehen sie in den Drogenhändlern eine Bedrohung der Gemeinschaft und der Reinheit. Duterte drückt das so aus: Das sind Hurensöhne, die unsere Kinder zerstören. Auch in Deutschland trifft Fremdenfeindlichkeit nicht nur diejenigen Fremden, die keinen deutschen Pass haben. Es ist doch so gut wie nie der Fall, dass gewisse Menschenfeinde ausschließlich Sinti und Roma abwerten, andere nur Muslime und wieder andere nur Obdachlose. Menschenfeindlichkeit ist unter Männern deutlich verbreiteter als unter Frauen und richtet sich, wie die Beispiele zeigen, als eine Extremform des Prinzips Loyalität immer gegen Außengruppen, die in irgendeiner Form anders sind. Das sind je nach Kontext Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, Kriminelle, Frauen, Homosexuelle, Transpersonen, Asoziale, Sinti und Roma, Juden, Muslime, Behinderte, Drogenabhängige und Obdachlose oder auch alle zusammen. Mitglieder dieser Gruppen haben eines gemeinsam. Sie weichen von der Normvorstellung des heterosexuellen arbeitenden Mannes der Mehrheitsgesellschaft ab. Und sie lösen bei den Menschenfeinden meist Abscheu aus, eine Form von Ekel. Auch wenn Menschenfeinde ihre Gesinnung mit Sätzen begründen wie »Die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg«, »Das sind Sozialschmarotzer«, »Die bedrohen unsere Frauen«, »Das sind Kriminelle«, handelt es sich dabei oft nur um nachgereichte Scheinrationalisierungen für einen archaischen Instinkt.